Am 12. und 16. Februar berichteten die ausländischen Massenmedien über die revolutionäre Tätigkeit des Genossen Kim Jong-un. Der russische Nachrichtenagentur TASS meldete, dass Kim Jong-un habe am 16. Februar um 0 Uhr den Sonnenpalast Kumsusan besucht und dem Genossen Kim Jong-il Hochachtung bezeigt. Und am 15. Februar habe er an der zentralen Veranstaltung zum 75. Geburtstag von Kim Jong-il teilgenommen. Die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua, der russische Fernsehsender 24 und die japanische Nachrichtenagentur Kyodo brachten dieselbe Nachricht. Der russische Sender Sputnik, die Homepage Xinwenwang und der zentrale Fernsehsender von China, die japanische Nachrichtenagentur Zizi, teilten mit, dass Kim Jong-un zum Tag des leuchtenden Sterns den Sonnenpalast Kumsusan besuchte. Und das antiimperialistische Forum Deutschlands brachte auf Internet-Homepage Nachrichten über die Vorortanleitungen die Nachricht über die Besichtigung der Baustelle der Ryomyong-Straße durch Kim Jong-un.